Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us continue the fifth verse in 2 Peter chapter 1. Wir machen mit dem fünften Vers in 2. Petrus 1 weiter. So devote yourselves to lavishly supplementing your faith with goodness. Engagiert euch intensiv darum, euren Glauben reichlich mit Güte zu ergänzen. I really like the way the Passion translates this. Mir gefällt, wie die Passion es übersetzt. Because the first thing Peter's telling us that we need to devote ourselves. Denn als erstes sagt uns Petrus, dass wir uns engagieren, uns hingeben sollen. I want you to really remember the context. Erinnere dich an den Kontext. Peter has just told us what we have got from God. Petrus hat uns eben gesagt, was wir von Gott bekommen haben. In fact, this is one of the very powerful verses that shows what the new covenant gave us. Das ist einer dieser sehr starken Verse, die zeigen, was der neue Bund uns gegeben hat. Everything that we need for this incredible life. Alles, was wir für dieses einzigartige Leben brauchen. And Peter makes it very clear, we have a responsibility. Petrus macht sehr deutlich, dass wir eine Verantwortung haben. Many Christians want the privilege, but they don't want the responsibility. Viele Christen wollen das Privileg, aber nicht die Verantwortung. But in the kingdom, responsibility is part of the new covenant. Aber im Reich Gottes ist Verantwortung Teil des neuen Bundes. Because one day we have to give account what we did with what we got. Denn eines Tages müssen wir Rechenschaft darüber ablegen, was wir mit dem, was wir bekommen haben, getan haben. So Peter is saying, don't just go home and be happy every day that you've received everything you need. Petrus sagt also, geh nicht einfach nur nach Hause und freu dich jeden Tag darüber, weil du alles bekommen hast, was du brauchst. Don't go and celebrate it and live it now selfishly. Geh nicht einfach heim und feiere und lebe selbstsüchtig nur für dich. You now have to respond. Do something with it. Du musst jetzt darauf reagieren. Tu etwas damit. And how you respond is by devoting yourself. Du reagierst darauf, indem du dich hingibst. Now the moment I said devote, it means give everything you have to that very cause. Wenn ich hingeben sage, bedeutet das, alles was du hast, für genau diese Sache zu geben. Peter is expressing it that don't do it lightly. Petrus drückt es so aus, damit du es nicht leichtfertig, nicht als selbstverständlich nimmst. But look how he continues, what incredible attributes he uses. Schau dir an, wie er fortfährt, welche wunderbaren Eigenschaften er verwendet. He says, devote yourself to lavishly supplementing your faith with goodness. Er sagt, engagiert euch intensiv darum, euren Glauben reichlich mit Güte zu ergänzen. See, another translation says it, now add to your faith. In einer anderen Übersetzung heißt es, fügt es nun eurem Glauben hinzu. Which, yes, I understand it, it's a nice thing to do. Ich finde, dass das eine nette Sache ist. But I prefer the thought that you have to devote yourself to do something about it. Aber ich bevorzuge den Gedanken, dass du dich selbst darum bemühen musst, etwas zu tun. You devote yourself to lavishly, that means very extravagantly. Du engagierst dich ausgiebig, das heißt auf verschwenderische Art und Weise, supplementing your faith with goodness. Deinen Glauben mit Güte zu ergänzen. Now remember, the faith is something we already have been given. Denk daran, dass Glaube etwas ist, das uns bereits gegeben wurde. We already walk in the faith that God gave us. Wir wandeln bereits in dem Glauben, den Gott uns gegeben hat. Now we can't sit back and think, okay, Jesus did everything, I'm just happy one day go to heaven. Wir können uns nicht zurücklehnen und denken, Jesus hat alles getan, ich bin einfach nur glücklich, eines Tages werde ich in den Himmel kommen. No, what's my response? Nein. Was ist meine Antwort darauf? I have to add something to the faith that has been given to me. Ich muss dem Glauben, der mir gegeben wurde, etwas hinzufügen. And the first thing that Peter says here is the word goodness. Das erste, was Petrus hier erwähnt, ist das Wort Güte. Now, the word goodness, it means in the original Greek something like a virtuous behavior. Das Wort Güte bedeutet im griechischen Original so etwas wie ein tugendhaftes Verhalten. Or it could also be translated with moral goodness. Du kannst es auch mit moralischer Güte übersetzen. I like the way Peter expresses this, and I will explain to you why. Mir gefällt die Art und Weise, wie Petrus es ausdrückt. Ich erkläre dir, warum. Because for me it brings the perfect balance between the new covenant, God's responsibility, and the response, our responsibility. Für mich stellt es das perfekte Gleichgewicht her. Das perfekte Gleichgewicht zwischen dem neuen Bund Gottes Verantwortung und der Antwort, also unsere Verantwortung, dar. So what has religion done? Was hat die Religion getan? Religion says you have to be good, you have to be gentle, you have to be kind. Die Religion sagt, du musst gut sein, du musst liebenswürdig sein, du musst freundlich sein. So now Christians who have a strong will, they can be better Christians. Nun können Christen, die einen starken Willen haben, bessere Christen sein. Christians who have a better background are better Christians. Christen, die eine bessere Vorgeschichte haben, sind bessere Christen. But Christians who come from a very painful, confused background, they have a great disadvantage. Aber Christen, die aus einem sehr schmerzhaften, verworrenen Umfeld kommen, haben einen großen Nachteil. And this is something that's made me sad as long as I can remember. Das ist etwas, das mich schon immer traurig gemacht hat, solange ich mich erinnern kann. Look how beautiful Peter expresses it. Schau, wie schön Petrus es ausdrückt. He says, first of all, you have been given everything you need for this incredible life. Er sagt, zunächst einmal ist dir alles gegeben worden, was du für dieses einzigartige Leben brauchst. But because you've already received everything, now do something about it. Aber weil du schon alles erhalten hast, mach etwas damit. So religion says, do something about it, then you will get something. Religion sagt, mach etwas damit, dann bekommst du auch etwas. Peter says, no, he's given you everything you need. Petrus sagt, nein, er hat dir schon alles gegeben, was du brauchst. But if you sit back at home lazy just saying, thank you Jesus, I've got everything for life and godliness. Aber wenn du zu Hause faul herumsitzt und nur sagst, danke Jesus, dass ich alles erhalten habe, um dieses Leben in Gottesfurcht leben zu können. You might have a good life. Dann hast du vielleicht ein gutes Leben. But what about the people around you? Aber was ist mit den Menschen um dich herum? What about expressing God's goodness to people around you? Wie sieht es damit aus, Gottes Güte den Menschen um dich herum zu zeigen? See, God hasn't given you Zoe life for you to be happy in your little apartment. Gott hat dir das Zoe-Leben nicht gegeben, damit du in deiner kleinen Wohnung glücklich bist. Or be happy in your nice big house. Oder glücklich bist in deinem schönen großen Haus. Or be happy on your vacation. Oder glücklich bist in deinem Urlaub. He gave it you to express this Zoe life to everybody who you ever meet. Er hat es dir gegeben, damit du das Zoe-Leben allen Menschen, die du jemals triffst, zeigst. Um das zu tun, musst du dem Glauben, den Gott dir gegeben hat, etwas hinzufügen. Eine Ergänzung ist etwas, das du hinzufügst, das du zusätzlich nimmst. See, I take supplements. Ich nehme Nahrungsergänzungsmittel. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin D. Vitamin D. That doesn't mean I stop eating. Das bedeutet nicht, dass ich aufhöre zu essen. It's something I add to the food that I eat every day. Es ist etwas, das ich der Nahrung hinzufüge, die ich jeden Tag esse. That's the idea that Peter's trying to tell us. Diese Idee versucht Petrus uns zu vermitteln. That the Zoe life that God has given you comes with a responsibility. Das Zoe-Leben, das Gott dir gegeben hat, ist mit einer Verantwortung verbunden. So devote yourself to take that responsibility serious. Widme dich dieser Verantwortung und nimm sie ernst. And the first thing you do. Das erste, was du tust, ist. Extravagantly, lavishly, you add goodness to your faith. Du fügst deinem Glauben reichlich, verschwenderisch viel Güte hinzu. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.